Aus Anlass des 63. Jahrestages des großen Sieges der DVJK im Vaterländischen Befreiungskrieg brachten chinesische Zeitschrift und britische Zeitung Sonderbeiträge. In der Juli-Ausgabe der Hongkonger Zeitschrift Chinas Guo Jilianzi gab es die Fotos von den Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Beiträge mit den Überschriften 63. Jahrestag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg und die feindliche US-Politik gegen Nordkorea. In der Juli-Ausgabe der britischen Zeitung Rhine of March erschien ein Foto des Genossen Kim Il-sung und war ein Artikel gegen die USA zu lesen, in dem man über das Wesen der USA als Provokateur des Koreakrieges und über deren Gräueltaten schrieb und auch darüber, dass die USA hartnäckig den Abschluss eines Friedensabkommens mit der DVJK ablehnen und unvernünftig die Atomkriegsübungen abhalten.